Bobbys schönster Kindertraum wurde plötzlich wahr. Wohnt in einem hohlen Baum und zu viel ist klar. Dieses Tierchen ist kein Affe und schon gar keine Giraffe, denn die wär ja viel zu groß. Nein, es ist ein kleiner Waschbär, den im Wald der Robby fand. Unzertrennlich sind die beiden, Raskel hat er ihn genannt. Raskel, Raskel, du bist frei, trotzdem bleibst du immer deinem Robby treu. Raskel, Raskel, du sollst lachen und so vielen Kindern heute Freude machen. Es gibt Katzen, es gibt Hunde, süße, kleine, dicke, runde, gute Freunde sind sie alle, doch man schenkt in jedem Falle seine Liebe einem nur. Von den Tieren, großen, kleinen, gibt's für Robby nur den einen, den er über alles liebt. Den Raskel, den Raskel, den es ja nur einmal gibt.